Menschen zu erden, dann hast du für immer Ruhe. Mit geschlossenen zu erden, dann hast du für immer Ruhe. Deine Knochen sind zerbrochen und der Schirm liegt oben drauf und an still und leise, morgen kommt ein anderer dran. Jeder denkt dann still und leise, morgen kommt ein anderer dran. Und im Himmel angekommen, steht der Petrus vor der Tür. Bist du auch ein falschem Jäger? Kehrt man falsch, ist keiner hier. Bist du auch ein falschem Jäger? Kehrt man falsch, ist keiner hier. In der Höhle angekommen, steht der Teufel vor der Tür. Bist du falschem Jäger, nur allein sind alle hier. Bist du auch ein falschem Jäger, nur allein sind alle hier.